Der Mensa-Podcast. Oh, ja. Guten Tag, liebe Mensa-Freunde. Endlich was schwätzen. Puh, wir haben es geschafft, nach 5-mal Anfangsversuchen. Sind wir nicht drauf. Ja. Live dabei. Live. Ja. Und in Farbe. Du bist halt bunt gekleidet. Ja, ich bin bunt gekleidet mit dem gelben T-Shirt. Das stimmt, aber das ist auch gefährlich, eigentlich, weil du lockst eigentlich Insekten an. Das gelbe Trikot. Stimmt, ja. Aber ich habe mir das gelbe Trikot heute verdient, ja. Aber ich kein Bergetappe holt man sich aber eher das Gepunktete. Ja, stimmt. Ja. Aber wir sind noch viel flach gefahren. War ich vorne im Spitzenteam dabei und habe dann zum Schluss nochmal angegriffen. Wer nicht beim Spitzenteam dabei war, war die Mensa. Die letzte Woche. Ja, gute Überleitung. Das war gar nichts, würde ich sagen. Gar nichts würde ich nicht sagen. Aber es war schon eine Enttäuschung. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Mensa-Woche. Ich kann schon sagen, ich bin super froh, dass ich Montag nicht war. Ich meine, da könnt ihr gleich mal einsteigen. Das war Montag. Gehen wir direkt rein, oder wie? Ja. In die Nacht. Sollen wir erstmal die Nachbesprechung machen und dann die allgemeine Situation besprechen? Oder erst die allgemeine Situation erst besprechen? Erst die Nachbesprechung der Woche. Okay, machen wir das. Gut, Bifteki gab es am Montag. Jo, das war solide, oder? War nicht schlecht, ja. Ich habe mir 3 von 5 aufgeschrieben. Aber wir hatten ja schon gesagt, die Konsistenz war ein bisschen spongy, es war halt wieder so schwammig, wässrig. Also ein Bifteki jetzt. Das Bifteki, ja. Das Bifteki. Das andere war eigentlich ganz gut. Alles andere war gut, aber das, ja, Wie gesagt, wir haben ja gesagt, die braten das so ein bisschen an. Man hat schon gesehen, es hatte leichte Bratstreifen. Ja. Und dann kommt es halt in so ein... Dampfgarer-Warmhaltergerät, wie auch immer das heißt. Ich denke, da sollte man vielleicht auch das in Kauf nehmen, dass ein bisschen trocken ist. Und lieber irgendwie ein bisschen kross aus. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Weil trocken war es gar nicht. Also eher viel zu feucht. Ja. Feuchter Schwamm. Ja, und es gab ja genügend Tzatziki. Genau, man hat ja genug Soßen dabei, mit denen man das irgendwie auffrischen kann. Aber der Karottenkrautsalat von Sebastian immer so gehatet, fand ich echt top. Lecker. Top, das Beste am Essen. Sehr gut, auf jeden Fall. Das Beste am Essen. Top, ja, fand ich das Beste am Essen. Ja. Das überrascht mich jetzt auch. Nee, das Beste am Essen. Ich habe es immer so zwischen reingegessen, um den Rest so ein bisschen zu überdecken. Das hat ganz gut funktioniert. Taktik. Und überraschenderweise, die Grönsack-Buller kamen sehr gut an. Bei der restlichen Crowd. Ja, stimmt, da war viel los. Und du hast auch gesagt, optisch haben sie dich auch angesprochen. Optisch haben sie mich diesmal auch angesprochen. Vielleicht die Rezeptüberarbeitung. Ich glaube tatsächlich, dass es Rezeptüberarbeitungen gab. Oh mein Gott. Kommen wir aber im Laufe der Woche noch drauf. Also ich glaube, es haben sich ein paar Dinge geändert tatsächlich, die früher mal anders waren. Beim Grönsack-Buller kann ich es nicht sagen, das habe ich noch nie gegessen. Aber es könnte sein, dass bei Falafel wieder irgendwie ein Rückschritt aufgekommen ist, oder? Ja, da gehen wir doch direkt mal hin, würde ich sagen, auf den Dienstag. Ja, da hat man sich erstmal hingekommen und hat sich auf ein solides Essen gefreut, ne? Ja, eine Falafel mit Kräuterdip, Mango-Curry-Dip, Couscous-Gemüsesalat und dann halt eben den Es war sowas von lieblos angerichtet, fand ich. Ja, die Falafeln sind da so rumgekugelt auf dem Teller. Draufgeklatscht. Was war da? Der Dip sah unappetitlich aus. Und er war auch nicht gut. Der Couscous-Gemüsesalat, dass man das Salat schimpfen darf, ist eigentlich eine Frechheit, weil der war trocken. Er war trocken wie Sau, da war kein bisschen Essig, kein bisschen Öl dran. Das war einfach trockener Couscous, wie man ihn kennt, mit ein paar Gemüsestücken. Puh. Ja, es gab sehr viel Hate am Tisch und deswegen habe ich irgendwie so versucht, trotzdem meine Objektivität zu wahren. Aber jetzt, wenn ich mir das Ganze nochmal nochmal auf den Gaumen zurückzuzaubern. Da muss ich schon sagen, ja, nee, das hat mehr als ein Frowny, hat es nicht verdient. Oder wo war der Kräuterdip eigentlich? Frage ich mich gerade auch. Ich hatte irgendwie nur den Mango Curry. Der war nur ein Dip. Da war nur ein Dip drauf. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sieht der andere auch aus, wir waren spät, oder? Vielleicht. Waren wir spät? Ich glaube einigermaßen spät. Oder waren wir 12:30? Nee, 12:30 eigentlich. Okay, dann wäre es frech, wenn er nicht drauf gewesen wäre. Aber also, sei es drum. Dienstag absolutes Lowlight. War gar nichts, fand ich. Ja. Ja, egal. Muss man auch mal wegstecken, so einen Tag. Es wurde ja dann gegen Ende der Woche besser. Es wurde besser, ja. Am Mittwoch zum Beispiel die Spaghetti Bolo habe ich da gegessen. Ja. Solide. Ja, okay. Vor allem du hast noch das ganz speziell. Ja, dieses Mal, können wir vielleicht erwähnen, haben wir als Mensa-Experten hier unser Essen mal aufgewertet. Und zwar haben wir uns richtig gut ein Parmigiano-Reggiano gekauft, 24 Monate gereift. Aber schon den gekannten. Ja, das ist natürlich nicht gut. Da ist nur die Rinde drin, das weiß man. Ja. Eigentlich müsstest du am Stück und dann schön Leider hatte ich keine dabei. Im Kräter. Ich hab schon darauf gewartet, dass die Kritik irgendwann kommt. Irgendwie so auf die Griebene kaum. Also ich habe da gar nichts auszusetzen. Aber in dem Moment... Besser als diese komischen Emmentaler-Streifen. In dem Moment war es sehr praktisch und es hat das Essen schon aufgewertet. Vor allem hatten wir ja noch ein gutes nordisches Getränk. Eine gute nordische Spezialität. Ja. Das hat das Essen einfach aufgewertet. Namens Faxe. Big ass Faxe. Ja, das passt ja natürlich hervorragend zum italienischen Nationalgericht. Das hat toll ausgesehen, ja, muss ich sagen. Und da gab es ja die Mini-Frühlingsrollen, ne? Und unser alter Stammgast, würde ich fast schon sagen, Sebastian, hat gemeint, die waren legendär gut. Mhm. Und normalerweise ist das ja eher ein enttäuschendes Gericht, weil du hast halt so ein paar TK-Frühlingsrollen mit ein bisschen trockenem Reis und so einer klipprigen, süß-sauren Soße. Ja. Und dieses Mal, hat er gemeint, war richtig, richtig Gemüse dabei. Ja, ich habe da auch mal so drüber geschielt. Sah auch so aus, ne? Ja, da also hat sich auf jeden Fall was verändert. Glibberig sah die Soße echt nicht aus. Nee. Sah ganz gut aus. Ja, also da wurde an den Rezepten gefeilt in der Mensa-Küche. Und auf unsere Kritik hin, sozusagen. Also, bist sicher. Ja, also, ich meine, garantiert. Bestimmt aufgenommen, analysiert, verarbeitet und dann... gab sicherlich in der Corona-Zeit auch einige Leute, die da tagelang, nächtelang wahrscheinlich auch am Rezept gefeilscht haben, um das aufzuwerten. Ja, die haben bestimmt ganz viel Zeit in den Bunkern unter der Mensa verbracht, in den Laboratorien. Ja. Und dann neue Salatsoßen auch entwickelt. Weil, auch um da nochmal auf Sebastians Kritik zurückzukommen, die Salate, und da muss ich ihm zustimmen, wenn man die schon vorgedresst sozusagen aus der Vitrine nimmt, die sind immer gut gewesen bis jetzt. Und geht ja auch nicht anders. Es gibt gerade kein Dressing. Ja, da finde ich, also das ist echt eine gute, gute Mischverhältnis, haben die da gefunden. Kann man so weitermachen. Also Mensa spart euch das Balsamico-Dressing, macht einfach immer gutes Dressing drauf. Mhm. Dann braucht es auch keiner. Wo ich nicht weiß, was die Veganer jetzt machen. Vielleicht ist es einfach immer vegan. Kein Salat. Die essen keinen Salat. Nee. Es wäre geil, wenn es nur vegan wäre. Das wäre fair. Könnte sein, es wäre einfach nur vegan. Das wäre fair. Weil ich habe oft das Gefühl, dass es tatsächlich beim Dressing auch an der Sahne hängt, die da reinmachen. Weil die ist manchmal so grisselig. Ja. Ich finde sowieso ein bisschen die Idee von Sahne in der Salat, das finde ich irgendwie weird. Ja. Ich bin auch kein Fan, ich bin eher so mit Senf. Genau, gescheite Vinaigrette. Ja, genau, das ist gut, ja. Zack, boom, hat sich erledigt. Naja. War am Donnerstag jemand? Nope, da war ich im absoluten Koma. Absoluten Koma. Alter Vater, ey. Ich habe das erste Mal nach Jahren mal wieder von Alkohol gekotzt. Unglaublich. Ja, okay, lange nicht mehr passiert. Da wäre eigentlich das Cordon Bleu perfekte Cordon Bleu. Das hätte schön zugemacht. Ich hatte um 2 an dem Tag einen Friseurtermin, ich musste ihn verschieben, ich habe es nicht gepackt. Das ging nicht. Aufrecht sitzen, nein, für mich heute. Nope. Okay, also können wir nichts zu Donnerstag sagen. Donnerstag ist gestrichen, ja. Der war auch schwach. Also Schupfnudeln, wissen wir, haben wir schon oft besprochen, wie wir dazu stehen mit Rahmsoße. Nee. Schupfnudeln gibt es nur eine Art, die ich die gut finde. Mit Sauerkraut. Ja. Und Cordon Bleu vom Schwein, boah, ich weiß nicht, also wenn ich richtig pervers drauf gewesen wäre, wenn ich das sagt, dann hätte ich das vielleicht genommen. Aber ich habe mich auch gar nicht erst auf den Weg zur Mensa gemacht, sondern habe hier schön gebruncht. Wie man das halt so macht. Ja. Aber Freitag? Friedrich, Ingmar, Honig. Honigtofu gab's. Hast du gegessen? Habe ich gegessen, ja. Ich auch. Positive Überraschung. Ja. Weil auch eine Rezeptüberarbeitung. Ah, mehr Tofu? Nee. Leichte Anpassung, ja, mehr Tofu. Ja. Mehr und Tofu. Keine Rosinen drin. Echt? Ja. Das war ein bisschen schade. Nein, das aber es steht auch nicht dabei. Ja. Es stand noch nie dabei, aber es waren immer richtig drin. Ich weiß, ja. Das wollte ich aber es wurde tatsächlich mehr mit Tofu gearbeitet. Also man hatte schon richtig viel Tofu, würde ich sagen. Und so Mandeln und Kresse war dabei. Schön Kresse. Gut, die Nudeln waren aus, aber da waren wir wirklich spät dran. Wir haben dann so ein Gemisch aus den Wellenband und den Sesamnudeln bekommen. War auch interessant. Aber war nicht unbedingt schlecht, würde ich sagen. Ja. Okay, also es war eine durchwachsene Woche, könnte man sagen. Eine durchwachsene Woche. Alle Ups und Downs. Ja. Ich würde sagen, durchwachsen wie das Cordon Bleu. Nee, das Cordon Bleu ist wahrscheinlich nicht durchwachsen. Nee. Ja, aber vielleicht durchwachsen wie die Veränderung oder die Anpassung. Durchwachsen wie das Holzfällersteak, das es früher samstags immer gab. Das war richtig durchwachsen. Oh, ganz dunkle Erinnerung. Ganz dunkle Erinnerung. Ne? Das gab es also schon eine Weile her. Apropos Leute mit 3 in der Matrikelnummer, ihr erinnert euch. Ihr wisst Bescheid. Durchwachsen ist bestimmt auch dieses Putenfleisch der Texas Pfanne am kommenden Montag. Definitiv, ja. Definitiv. Wir wollen erst noch kurz mal die allgemeine Situation in der Mensa besprechen, wie es denn jetzt eigentlich so aussieht. Okay. Also es gibt ja jetzt dieses Leitsystem, ne? Man holt sich quasi sein Essen, aber erstmal muss man sagen, die Essen sind aufgeteilt. Es gibt immer ein Essen beim Tagesgericht und ein Essen beim normalen Essen, 1-2 Schacht. Ja. So. Bei der Gulaschkanone. Jetzt, bei der Gulaschkanone. Jetzt haben sie es aber irgendwie so gemacht diese Woche, dass es das beliebte Essen gab es immer beim Tagesgericht. Und ja. Das unbeliebte Essen gab es immer bei der Gulaschkanone. Und das ist kontraproduktiv. Das ist kontraproduktiv, weil es geht ja viel schneller am Ausgabeschacht als bei diesem blöden Drehkreuz Band, ja. Und Band und dann stoppt Band wieder. Und, ja. Und die Veganer müssen sich melden. Die Veganer müssen sich melden. Das ist auch nicht Corona-gerecht, wenn die da reinschreien müssen. Ja, auch an diesem Aufgang da, im Glasaufgang, in heißen Sommern. Ja, sammelt sich natürlich auch. Da tropft es von der Decke auch schon teilweise. Da bist du sofort ein Superspreader. Ja. Ja, die schon falsch. Mindestens im dritten Semester sind, wissen das von letztem Jahr noch, wo da drin steht, ist wie ein Glashaus, ist einfach sau heiß, 40 Grad. Treibhaus. Treibhaus, ja. Also da schon da, wo ich, sag ich mal, optimierungsfähig, aber es könnte auch mit natürlich internen Dingen zusammenhängen, dass halt manche Essen sich besser an diesem Band machen lassen und andere sich besser am Schacht. Vielleicht die nur zwei so große Töpfe haben, die sind dann am Schacht. Die eher so zusammen gebastelt werden. Wie ja, das stimmt. So die Sesamnudeln, diese Ingwer-Honig-Tofu, das ist natürlich eher so ein Bastelessen. Ne? Da musst du dann noch Grünkraut und Tofu drauf. Und das gebe ich schon zu. Mandeln und so. Die Mandeln, ja, ja. Aber ich meine, das kriegen sie eh schon normalerweise in Essen 1-2 essen. Dann kriegen sie es ja schon hin. Stimmt, ja. Also da würde ich sagen, wäre besser irgendwie, man weiß ja, was beliebt ist und was nicht, das weiß die Mensa ja auch, die sind ja nicht blöd. Die wissen ja unsere Rankings. Genau, ihr kennt unsere Rankings, wenn nicht, ihr könnt es euch nochmal nachhören, in irgendeiner Folge. Folge 5. Folge 5, verstanden. Also einfach mal ins Video. Ins Video, weiß ich nicht. Folge 5. Aber ich glaube, ungefähr so. Genau, also dann holt man sich quasi das Essen und dann wird man ja geleitet. Ja. Und zwar darf man nicht, wie man es natürlich gewohnt ist, als normaler Mensagänger, direkt links abbiegen und nach draußen stürmen, am Pavillon quasi vorbei. Mhm. Weil das ist nur noch für die Zurückkommenden zum Tablett nur noch Eingang, genau. Das ist nur noch Eingang zum Tablett abgehen. Man muss quasi einmal durch die komplette Halle laufen und durch diesen hinteren Ausgang beim Biergarten-Container rausgehen. Schön. Oder Kiosk. Auch Kioske. Danke. Biergartenkonzern trifft es ganz gut. Und das ist natürlich irgendwie kontraintuitiv, weil man natürlich das nicht gewohnt ist, da hinten rauszulaufen. Und ich habe auch, also in den ersten zwei Tagen hat niemand einen Fick drauf gegeben, heißes Gefühl. Nee. Da ist wirklich jeder irgendwo rausgelatscht. Am Ende der Woche habe ich tatsächlich das Gefühl, es hat sich gebessert, dass Leute dann tatsächlich eher hinten raus sind und nicht da direkt. Aber da würde ich auch sagen, wenn man das plant, weiß man das doch eigentlich. Oder das haben halt irgendwelche Bürofutzer geplant, die noch nie in der Mensa waren. Ja, könnte natürlich auch sein, ja. Ein Bezug zur Realität. Die nicht wissen, dass das natürlich der Ausgang ist, den man normalerweise nimmt. Und auch nicht der Eingang, wenn man Tabletts abgibt, weil das Tablettabgebeband ist ja auf der ganz anderen Seite dann wieder. Fast. Ja. Fast. Ja. Jetzt mal. Ja, das stimmt. Ja. Ich meine, vielleicht haben sie auch vertauscht einfach aus Versehen. Oh, ups. Kann auch passieren. Als ob die sich da nicht intensiv Gedanken drüber gemacht hätten. Schon, und dann beim Anbringen halt irgendwie die falsche Marke. Ja, genau. Upsala. Aber jetzt lassen wir es so. Komm. Ja. Jetzt lassen wir es so. Nee, ich denke schon, dass da viel Gedanken reingeflossen sind. Ich glaube auch, dass da viel. Nur nicht ganz nachvollziehbar. Vielleicht sogar zu viel Gedanken reingeflossen. Oh. Ja. Das ist oft ein Problem. Ich glaube, die haben zu viel nachdenken. Die haben zu viel drüber nachgedacht und haben sich dann ein super krasses Konzept aufgedacht. Aber es geht am Leben vorbei. Wow, okay. Ja, liebe Mensa. Bis auf die Tischreihen oder der Aufbau der Tische ist eigentlich ganz angenehm. Ich finde den Abstand angenehm. Ja. Ich habe mal kurz, wo ich auch schon oft saß im Sommer, weil da nur die Klimaanlage ist, in der Kinderecke hinten. Mhm. Super entspannt war. Da war nichts los, super viel Platz. Mhm. Würde ich mal gerne noch ausprobieren. Und draußen war es voll entspannt. Was mich überrascht hat, war tatsächlich, dass die Stehtische voll waren. Ich weiß nicht, ich glaube, da haben viele auf unsere Tipps gehört, haben vielleicht auch gedacht, sie treffen da Flo am Stehtisch, können mit dem ein bisschen quatschen. Aber die Städtische waren sehr beliebt, so wie es mir schien. So. Ja, aber das Draußen-Essen-Feeling war beliebt. Und dann nimmt man halt auch einen Städtisch. Auch wenn man eigentlich eher ein Sitzer ist. Ja, aber ich weiß nicht. Es gibt ja deutlich weniger Plätze draußen. Also es war schon schwierig teilweise. Ja, aber ich meine, die Leute, die draußen essen. Man setzt sich halt auch nicht zu anderen. Genau, das ist halt die Frage. Ist es unhöflich, sich jetzt zu anderen zu setzen? Unhöflich ist es nicht, aber... Schon, oder? Ich weiß nicht, man fragt ja schon. Also macht's man hätte auf jeden Fall gefragt, ja. Also wir haben es ja nie gemacht. Wir haben uns immer einen eigenen Tisch gemacht. Wir hatten uns aber auch immer gerade so perfekt. Ja, aber es war auch wirklich immer Glück. Es war komplett voll und dann, da steht jemand auf. Nee, wir haben unseren Stammplatz. Ja, eigentlich. Also es gibt Leute bestimmt, das wäre auch noch für es gibt glaube ich viele Leute, die wissen, okay, jetzt kommen die, jetzt stehen wir auch auf der Platz. Achso. Die Mensa Podcast Crew kommt. Die kennen man nicht, diese Leute, aber die haben immer so ein Auge auf, wo sind die? Jetzt, okay, die brauchen jetzt Platz, weil sonst gibt's Rabatz. Ja, sonst gibt's Rabatz. Sonst fliegen ein paar Tabletts. Ja, die sind ja berühmt als Mensa-Schläger. Ja, aber das war ganz gut, ja. Mhm. Ja, ihr habt noch eine Bemerkung, ihr habt noch was bemerkt. Eine Neuentdeckung. In der oberen Etage, das wäre mir tatsächlich nicht wirklich aufgefallen, auch wenn es eigentlich total on the nose ist, diese Entwicklung. Aber wir wissen ja nicht, ob es wirklich so ist, weil da liegt plötzlich so Holzparkett rum. Ja. Und jetzt ist die Frage, war das immer schon Holzparkett? Es sah auf jeden Fall nicht neu aus. Aber auch nicht so abgewetzt, dass es schon immer da ist. Aber als ich das Bild vorher, nachher, oder als ich dieses Bild gesehen habe, das Sebastian da ausgekramt hat, da habe ich dann schon gesehen, stimmt, ich weiß, dass es früher auch das gleiche Steinboden war. Wir hatten ja sogar ein Bild dann. Stimmt, also ist es so. Also früher war oben quasi Steinboden und jetzt liegt da plötzlich Holzparkett, aber schon leicht abgewetztes Holzparkett. Mystery. Ich glaube, dass die Platten, Galileo, die du es vorgeschlagen hattest, einfach draufgelegt wurden. Das macht ja keinen Sinn, oder? Wieso nicht? Dann ist eher so ein Holzboden auf dem Stein drüber gelegt und nicht der Steinboden. Aber über warum haben sie dann so einen kaputten Holzboden da reingelegt? Ja, ist günstiger. So einen gebrauchten Holzboden. Bei irgendwo geschossen. Mein Holzboden.de. Wir kaufen dein Holzboden. Das ist ja schon geil. Und wir haben halt viel Zeit auf eBay Kleinanzeigen verbracht. Ja, sich denn so aus 20 Haushalten zusammengesucht, in eine Riesenfläche. So von der Mensa Gütersloh abgelupft. Kann sein. Ja, also es bleibt ein Mysterium. Mhm. Sprecht doch mal die freundlichen Mensa-Mitarbeiterinnen drauf an. Sagen Sie mal, was war da los? Ja, ich bin schon interessiert. Mal gucken. Gerne auch mit E-Mail an uns. Da müssen wir nicht fragen. Auch wenn wir es natürlich gern tun, weil wir investigativ unterwegs sind. Ja, wie immer halt. Ja. Damit ihr bestens informiert seid. Ja. Und euer Mensa-Erlebnis krass aufgewertet. Next wird. Level, ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Woche über, oder? Die so beginnt, wie man das eigentlich jetzt vom die Woche hätte man die letzte Woche einfach streichen können und jetzt, das ist der offizielle Anfang. Okay. Der Mensa. Ja. Wir vergessen einfach, was passiert ist, Mensa. Das ist vergeben und vergessen. Oder ich meine, ich kann vergeben und nicht vergessen. Grüße an Max. Aber ich würde sagen, Montag ist ein guter Tag, weil da gibt es die Spaghetti-Gemüse-Bolo. Ja, ich glaube, die wird besser als die normale Bolo letzten Mittwoch. Aber halt auch wieder den geriebenen Gouda. Ich sehe ihn. Ja, schön wieder, dass man vorgewandt ist. Aber da kann man sich jetzt drauf einstellen und ich würde fast vorschlagen, da dann tatsächlich auf das Stück Parmesan zurückgreifen, die Reibe mitzunehmen und ohne Käse zu bestellen. Oder sollen wir die Reibe mit? Nimm dir die Reibe mit. Und du bringst den Käse. Ich kann morgen nicht essen. Du kannst morgen gar nicht gehen. Leider nicht, ne? Aber ich habe schon so oft gegessen und mittlerweile koche ich das mindestens einmal die Woche. Das wird dann wahrscheinlich nicht passieren, dass jemand die Reibe mitnimmt. Ich habe auch gar kein Parmesan da. Oh, ich hab gerade Padano, aber auch in gebröselt schon. Aber ich würde mal fast safe sagen, dass es keine Rinde ist, die ich da habe. Ach so, das war fein, so eine gute. Feine Qualität. Ja. Dann? Naja. Mit Denomination, die Originale. Ja. Gut. Okay. Ja, das du wissen wir. Safe, safe. Auch wenn ich ein ganz kleines Teufelchen auf der Schulter habe, das sagt, komm, fress mal mit Texas. Dann müssen wir aufpassen, dass das Teufelchen nicht größer wird. Da kann ich nur empfehlen, einen großen Bogen drum zu machen. Ah, so Texas pervers, aber auch. Ja, da musst du halt, also ich meine, danach bist du erstmal im Foodkoma. Ja, aber klar. I don't care. Ja. Salsa-Dip. Nee, es wird relativ sicher, die wird relativ sicher Gemüsesoße oder Bolognese, weil meine Gesundheit auch wichtig ist. Aber so wie gesagt, so ein kleiner Perverser in mir will die Texas-Pfanne doch mal. Ich glaube, wenn du die Texas-Pfanne isst, dann verkürzt du deine Lebenszeit um 2 Tage. Ja, kann gut sein, aber du, boah, was ich nicht schon alles gemacht habe, was meine Lebenszeit verkürzt hat. Okay. Aber gut, man wird sehen. Wenn ich pervers drauf bin am Montag, dann mach ich's. Aber vielleicht bin ich auch ganz normal drauf. Ihr werdet ja sehen. Und ich werde berichten. Okay. Gut, Dunstich. Ne? Gibt's da was Dunstich Neues etwa? Was? Dunstich? Dunstich? Ich kenne das alles. Dienstag. Ja, Dunstich, echt. Ich glaube sogar hier. Donnerstag ist nicht Dunstich, Donnerstag ist Daustich. Daustich. Ja gut, ich sag Dienstag. Dienstag. Polenta-Schnitte, Frischkäsecreme, Spinatsoße, Spargelragout. Klingt nach was Neuem. Ist was Neues, oder? Habe ich so noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Aber Spargelragout ist gut. Ich meine, es ist Spargelsaison. Manches das könnte überzeugen. Das sind halt die dicken Enden halt lang gekocht. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde behaupten, das Spargelragout fällt sehr, sehr knapp im Essen aus. Ich würde sagen, in dieser Spinatsoße schwimmen noch 2-3 Spargelstückchen rum. Die Spinatsoße ist diese weiße Sauce mit ein paar Spinatstücken drin. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaub schon. Also ich würde es probieren. Ich glaube, das sind 2 separate Soßen. Meinst du? Ja. Ach so, ja, glaube ich auch. Die Grundsoße ist halt die weiße Sauce. Und dann wird da ein bisschen Spinat reingemacht, ein bisschen Spargelragout. Also ich habe das richtig, ich habe ein richtig schönes Bild im Kopf. Ja, man könnte das richtig schön kochen, das stimmt schon, ja. Also ich werde es auch probieren. Ich weiß eigentlich auch. Das Rindergulasch ist bestimmt gut. Das ist gut, ja. Aber das ist wieder so nicht gut genug. So ein Fleisch wieder. Das ist wieder so ein Schlag. Schlag in die Fresse. Den man sich da so versetzt. Und die Wellen waren ungefähr. Und auf jeden Fall, wir sind innovativ und wir probieren. Ja, wir müssen ja rein. Wir müssen die Newcomer ausbilden. Für euch, Leute. Ja. Für euch nehmen wir das. Aber seid mutig mit uns und nehmt sie auch. Ja. Also gut. Schon, ja. Da ist es schwierig abzuschätzen, was das beliebteste Essen sein wird an dem Tag. Also wahrscheinlich schon eher die Polenta-Schnitte, ne? Ich denke, dass die Leute da auch experimentieren. Aber ich glaube, der Rindergulasch hat einen Fanclub. Ja, es gibt einen Fanclub fürs Rindergulasch. Das ist so ein solider Klassiker wahrscheinlich, wie der Milchreis. Ja, den gibt es ja auch schon seit ewig, also das Rindergulasch. Das war bestimmt bei der Eröffnungswoche schon dabei. Ja, 100%. Das klingt so. 100%. Bei meiner Oma 60er Jahre. Bei meiner Oma gibt es auch mal Nudeln mit einem Fleisch. Und das Soße. Das ist genau so was. Ungarische Art. Ja. Wo kriegt man hier? Lecker ist es. Also die Soße ist immer witzig. Wo gibt es eigentlich diese Wellenbandnudeln? Kann man die auch im normalen Handel kaufen? Beim Zabler. Von Zabler. Zabler Hochzeitnudeln. Also das ist so eine Kindheitserinnerung, diese Radiowerbung. Es gibt Zabler Hochzeitnudeln, aber die sind keine Wellenbandnudeln. Nee. Bestimmt kann man die kaufen. Habe ich noch nie gesehen. Also in dieser Form. Achte mal drauf. Sind es einfach Tagliatelle im Lockenwickler gedreht, eine Nacht in den Haaren gelassen und dann. Wahrscheinlich, ja. Aber die haben. Die sind einfach geil. Ja, ich finde die auch lecker. Ich glaube. Neuer Tipp für einen schnellen Teller, einfach Wellenbandnudeln mit so einem Ricotta. 3 verschiedenen Soßen zur Auswahl. Ja, und sowas. Oh, das wäre wieder, wir haben ja gesagt, die Soßenbar. Ja, stimmt, das war die Soßenbar. Die vermissen wir, ja. Ja, stimmt, einfach die Wellenbandnudeln, dann hast du 3 Soßen zur Auswahl. Ja, geil. Kann ich dir hier irgendwas mit Tomatig, irgendwas Zahniges und dann noch, weiß nicht, Aglio Olio oder sowas. Und dann noch ein bisschen Basilikum bereitstellen. Ja. Klar, einfach drüber schmacken. Und frischer Grana Padano. Mit Reibe natürlich. Ja, das ist in Corona-Times, glaube ich, nicht angemessen. Ich glaube, dass das gar nicht so viel genommen wird, weil viele Leute vielleicht das zu aufwendig fänden. Was denn? Der sich ihr Essen so selbst zuzubereiten, wie einfach nur anzustellen und einfach ein Essen mitzunehmen. Aber ich finde es geil. Man, mit Wellenbandnudeln haben viel Potenzial. Und das Potenzial ist erst meiner Meinung nach zu 30% ausgeschöpft bei den Essen. Und die Frage ist auch, ob es die Soßenbar nicht schon gibt, unten im Bistro. Gut, das ist nicht genau die Idee, aber... Einfach mal reinlatschen und sagen, komm hier, gib die Soße. Gib die Soße. Das heißt, ich gehe am Dienstag hin, sage, ich hätte gern den Rindergulasch ohne Rindergulasch und ohne Prinzessbohnen, nur mit Wellenbandnudeln und gehe dann ins Bistro und nehme mir dann die Soße. Dann sage ich, nee. Junger Mann, also hier nicht. So geht's nicht. Dann sage ich, Doch. Okay, dann unschlagbares Argument. Okay, ja. Komm, letztes Mal Mittwoch. Mittwoch. On, ey, das ist wieder mal ein richtig gutes Sommeressen. Oh ja. Obwohl warm muss er ja nicht unbedingt sein, der Gemüsesalat. Ja, gebacken, marinierte Käse. Es gibt wieder. Das ist, okay, ich muss jetzt zugeben, wenn ich jetzt wieder so versuche, auf den Gaumen zurückzuzaubern und bei dieser Formulierung zu bleiben. Ja, immer so ein bisschen eklig, gell, mit dem Pergament. Es ist lecker, das Essen, Finch. Aber dieses ölig-lappige Pergament, das man dann entsorgen muss. Das ganze Tablett ist schon nass. Ja, das ist immer ein Problem. Also das Essen ist super, ja. Aber irgendwie nehme ist ich gerne in Kauf. Nehme ich gerne in Kauf. Weil die Alternative wäre Thanksgiving-Feeling. Putenbraten, Cranberry-Soße, Kartoffelbrei, Brokkoli-Gemüse. Okay, bin ich begeistert. Das ist wirklich eins der ekligsten Essen, glaube ich. Ist es? Finde ich. Hast du es schon mal gegessen? Nee, ja, ich habe es probiert bei Max mal. Das ist so ein Thanksgiving-Essen. Ne? Das ist ein Thanksgiving-Essen und es ist, ach, der Putenbraten. Das sieht so fettig immer aus. Fettig? Ja. Ja, ich werde also ich Mittwoch gehen. Die Cranberry-Soße, das ist eher so ein Apfelmus mit bisschen 3-4 Cranberries drin. Oh. Mmh. Ja, das mag ich. Okay. Glaube ich. Dann gibt es den marinierten Rindkäse. Ja, den gibt es eben auf jeden Fall. Ladenbrot. Ich finde es auch echt entspannt mit zwei Essen zur Auswahl. Gibt es nur Hop oder Top? Ja, und, ja, das stimmt. Stimmt. Bis jetzt gab es noch nie, dass man so dachte, ja. Was nehme ich? Außer hier mein Teufelchen-Problem. Ja. Aber das ist nur, weil ich stimmt, halt ist, ein bisschen pervers ist. Es ist eigentlich immer recht klar, was man isst. Ja. So wie man am Donnerstag natürlich die Blätterteigschnelle mit Hektaxa-Käse isst. Ja, weil auch wenn geröstete Maultaschen mit Speck und Ei, Zwiebeln, Bratensoße ein Schwabentraum ist, aber das ist Knockout. Ja, und das muss halt auch in einer Gastwirtschaft essen, oder? Das muss schon gut gemacht sein dann auch. Ja, aber da kann... Oder ist das in der Mensa gut? Ich habe das noch nie gegessen. Ich habe es auch nicht gegessen. Kannst du mir nicht vorstellen. Vielleicht sollten wir es mal probieren. Vielleicht sollte es jemand probieren. Aber ich bin nicht ich so Fan halt von Maultaschen in der Mensa, ehrlich gesagt. So, ja. Aber die sind geröstet. Ja, schon, aber... Sind das die Burger eigentlich? Ich glaube nicht. Nein, ja, nicht die Burger. Nee. Metro, Großhändler, Maultaschen. Ja. Müssen die ja, das wäre mal spannend zu wissen. Falls ihr zufällig mal mitbekommen, wo die Maultaschen herkommt, dann schreibt uns einfach eine Mail. Gut. Ja gut, Donnerstag. Ja, wahrscheinlich auch da Blätterteigschnitte, ja. Wenn es auch lecker ist. Ich finde die Woche einen klassischen Spannungsbogen. Es geht hoch bis Mittwoch. Fünf wird's Akte, immer besser. Mittwoch der Höhepunkt und dann geht's eher Drama. Bergab. Genau. Und dann Freitag auch noch ein bisschen tiefer. Ach, guck mal, Freitag, da finde ich ja fast den Fisch ansprechend. Der Fisch? Ja. Kabeljau. Rote Beete Couscous. Oh. Und nicht Schmelzkartoffeln. Und die Zitronensauce ist auch gut. Ja. Ich glaube, die ist gut. Weil Süßkartoffelpfanne mit Datteln, Tomaten, Gurken, Tabulin und Dip, Gurkendip, würzig. Habt ihr das nicht mal gegessen? Doch. Das hört sich nach so einer Pampig hört sich das an. Ja, das ist manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ist tatsächlich sehr tagesformabhängig. Ja. Manchmal ist, also ich habe schon gegessen, fand ich geiles Essen und dann war ich auch mal, da warst du glaub dabei, als wir beide gedacht haben, ah nee, das ist zu süß und. Ja, ich finde es nach wie vor zu süß, aber vielleicht gab es da ja auch zufällig eine Rezeptüberarbeitung. Weiß man nicht. Also ich wäre neugierig auf diesen Fisch. Fisch? Ich habe auch die Frage, ob der paniert ist oder nicht. Wenn du jetzt nur noch Kabeljau isst. Wieso esse ich nur noch Kabeljau? Hast du mal gesagt? Das stimmt nicht. Doch, Kabeljau. Du hast schon so Fischbewegung gemacht. Redest du dein Delirium? Nee. Also ich bin open-minded, was Fisch angeht. Also, okay. Ja, ich mag bestimmt... Willst du auch Kugelfisch essen? Wenn er vom Meister, Sushi-Meister, gut gemacht ist. Nur vom Kaiserskoch. Von Kaiserskoch. Mit Vortester. Ja. Voresser, ja. Oder wie das heißt. Wie heißt denn das? Wenn man sowas vorher isst. Was? Mensa-Podcast. Richtig, ja, danke. Ja. Hat's mir vergessen. Nein, bei so Königen gab es doch immer einer, der das Vorkoster hieß, ja. Der, ne? Der das vorher gegessen hat und dann. Ja. Ja, guter Job eigentlich. Ja, manchmal aber ein bisschen risikoreich. Meinst du? Okay. Ja. Wenn jemand deinen Job wollte, wusste er, was er zu tun hat. Ja, das stimmt, ja. Er vergibt dich einfach. vielleicht trifft es auch noch den König, wenn er auch nicht schlecht dann. Ja, dann okay, nicht schlecht. Upward Mobility, gell? Ja, das stimmt. Soziale Bewegung reinbringen. Gut, aber die Woche wäre durch, oder? Ja, deutlich besser als letzte Woche, muss man sagen. Also aber gut, das ist deutlich. Ich finde, das ist langsam eine Steigerung. Wenn wir mal auf dem Boden, oder? Also das ist schon ja, noch, geht langsam noch. Geht langsam. Langsam. Also bis, ich würde sagen, bis in 2-3 Wochen kann sein hier Bowl every bowl, day. Bowl. Ja. Bowl, bowl, bowl. Aber jetzt sind wir so ganz bowl. Langsam. Es sind ein paar Klassiker dabei, ein paar neue Sachen, wo man denkt, ein spannend. Neues Essen, oder? Ja, genau. Ein paar neue Sachen in Zahlen 1. aber ja. Drei, vier perverse Essen auch. Ja, perverse Sachen auch, wo man sich dann doch überlegt, packe ich nochmal den Erstsemester-Assi aus und nimm das einfach und zieh meine Air Max mal wieder an. Vielleicht, ja. aber nee, I doubt it. Okay. Gut, würde ich sagen, entlassen wir uns selbst in die Sonne, oder? Ja, dann machen wir das. Nee, du wolltest doch noch. Ach so. Was, Ja, ich wollte jetzt hier das Ende nicht aufhalten. Das, aber das gehört zur guten Tradition, dass das Ende aufgehalten wird. Also, ab diesem Zeitpunkt noch 30 Minuten. Nein, was wir überlegt hatten, weil es gibt es ja manchmal, so hier Lieblingsessenwochen oder irgendwie hier aus Fremden. Das mit der Knolle war doch auch mal. Ja, genau. Tolle Knolle. Kartoffelessen und so. Was gab es noch für Wochen? Weihnachtsessenwoche? Ja, also es gibt ja immer wieder solche Specials. Auch Bayern gab es schon tatsächlich, glaube ich. Es gab Bayern. Ich meine, es gab Bayern. Aber ja, unsere Idee war, das auszuweiten auf so eine Art Bundesland Los Vojos in der Mensa. bei dem, natürlich muss man da vielleicht, also kurz zur Erklärung, Los Vojos Bundesland Edition beinhaltet, dass es immer ein Essen gibt aus einem Bundesland, wo, also wir studieren ja mit vielen Menschen, die auch nicht nur aus Baden-Württemberg oder den südlicheren Regionen kommen, sondern gibt es vielleicht auch mal Leute aus Schleswig-Holstein oder so, oder Thüringen oder NRW, ganz viele. Und da gibt es Essen, von dem haben wir teilweise noch nie was gehört, aber das ist mega geil. Und wie wäre es, wenn wir das mal kennenlernen würden? In einer so, also wenn die Mensa wieder ihre volle Bandbreite bieten kann, dass dann immer eins, zum Beispiel ein schneller Teller aus NRW oder was hier das Essen. Eine Wurst von Tönnies mit dem Weg. Dann hat sich das wahrscheinlich relativ schnell erledigt, dieses Experiment. Da muss man dann schon behutsam uns ranführen. Das ist klar. Wir sind eine sehr kritische Studierendenschaft und das ist auch gut so. Ja. Aber nein, aber zum Beispiel sowas wie, du hast doch in Münster studiert, das wäre aber eher Grünkohl so, oder so. Ja, Grünkohl mit Pinkel. Siehst du? Ja, das wäre aber eher so ein Essen 1 oder ein Essen 2. Ja, dann ist das halt ein Essen 1, aber keine Ahnung, es gibt ja oder mal eine richtig gute Currywurst. Ja. Jetzt sind wir wieder im Currywurst-Thema. Nee, Currywurst. Aber das wird sich bestimmt jeden Tag, wird sich das bestimmt mal anbieten, dass da ein Essen ist, wo man sagen könnte, da wird jetzt irgendwie so ein Ofenschlupfer aus Thüringen oder so. Anfassen oder ich weiß nicht. Thüringer Rostbratwurst. Zum Beispiel. Ja, schon ein bisschen Sachen, wo man denkt so, oh, das klingt ja interessant. Ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Das probiere ich mal. Ein Fischbrötchen aus Hamburg. Richtig. Mit einem Franzbrötchen als Nachtisch. Wie geil wäre das? Also zum Gutschein fürs Senkrecht dann, dass man sich da frei ein Franzbrötchen abholen kann. Ja, eher so geliefert dann. Soll geliefert direkt gehen. Also das wäre so eine Idee. Mensa darf auch gerne den Namen übernehmen. Ich finde es catchy. Bitte nicht verklagen, Burger King. Woher auch das ist. Die haben das doch eh von uns geklagt. Ach so, stimmt, ja. Uns gibt es ja schon seit 1997. Oh, 97. Ja, genau, also das wäre eben noch eine Idee. Und da würde ich enthusiastisch frönen dann. Ein Problem sehe ich ein bisschen. Die Mensa-Leute können das ja vielleicht nicht kochen, weil das sind ja so regionale Spezialitäten. Die müssten sich vielleicht einen Koch dann holen. Ja, vielleicht. Nee, da gibt es ja Rezepte. Oder es gibt's melden sich Studierende aus den Bundesländern, die dann ihre Mamas Lieblingsrezepte denen einfach zur Verfügung stellen. Ja. Und dann hier. So eine Essenspartnerschaft übernehmen. Ein Essen. Das wäre nice, oder? Das würde auch dann wieder die Bindung stellen zwischen Studierenden. Da ist dann auch auf dem Speiseplan so das Gesicht von dem Studierenden drauf, der das vorgeschlagen hat. Dann steht da so irgendwie Timos Pinkel. Genau. Das hört sich so oder so. Timos Pinkel. Sounds problematic. Okay. Wie heißt es so, ja? Doch, Essen. Ja. Da müssen wir was anderes schreiben. Aber sowas in die Richtung. Ja, aber ich weiß, was ich meine. Bin ich dabei. Pimmel, meint er. So. Und mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns in den sonnigen Sonntag. Und freuen uns auf eine etwas gesteigerte Mensa-Woche. Ja. Bis nächste Woche. See you soon. Ciao. Tschüss. Bye, bye.